Fotoshoot-Team, das genau sagen wird, wo wir uns fotografieren lassen. Wir haben noch 2 Stunden Zeit zur freien Verfügung, dass wir uns also spätestens um 11:30 wieder hier treffen, denn der Bus kommt um 12:12, da wo wir angekommen sind. Jo, bereit? Welches, ich stehe die Sachen hier ein. Welches Team denn? Hauptsache, wir sind da. Ich hatte schon 3, glaube ich. Okay, unsere Pause abgeschlagen. Ja.